Also ich möchte einfach einen Vorschlag machen, dass wir jetzt das schließen, ist halb elf, also es geht, der Bogen wäre dann auch überspannt, aber genau wie das, ich hatte das blöderweise am Anfang nicht gesagt, bei der Anfang, wir hatten ursprünglich uns gedacht, dass wir gerne anstreben würden, versuchen würden, durch sowas, was wahnsinnig natürlich komplex ist, wo wir wirklich nur ein paar unbeholfene Anrisse machen, sowas wie eine kleine Reihe oder sowas Seminarartiges, also dass man sich paar Mal mit dem auseinander, wie unser Maoismus, oder chinesische Revolutionsseminar, was schon über ein paar Jahre geht, oder jetzt der Brückner, wo ja auch eine dritte Veranstaltung dazu schon vereinbart ist mit Teilnehmern und so, dass wir da einfach mal eine etwas fortlaufendere, um da in die Gänge zu kommen mit Religionskritik. Also was du jetzt auch eben auch zum Ausdruck bringst, das fehlt einfach, das ist, da kommt man überhaupt nicht ran, ja. Wenn man erstmal die historischen Fakten oder ereignisgeschichtlich und die Grundproblemstellungen überhaupt nicht erstmal auf die Palette kriegt, dann kann man überhaupt nicht an irgendwas wirklich rangehen. Und diese, da würde ich einfach den Vorschlag haben, dass man mal, weil wir da überhaupt nicht dazu gekommen sind, wer meint, dass man irgendwie diese Schrift von Ludwig Feuerbach, das ist jetzt mehrmals erwähnt worden, Ludwig Feuerbach, der junge Marx, also sozusagen die Grundlage, von der aus Marx und diese radikale Religionskritik, die sozusagen mit jeder Religiosität versucht aufzuräumen. Auch in der Überschätzung, wie du richtig sagst, für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen erledigt, schreibt Marx 1844, und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Das ist aber also eine Überschätzung. Andererseits meinte der junge Marx damals, indem er sagte, für Deutschland ist geschehen, meinte er genau Feuerbach. Also philosophisch sei das erledigt, sei die Kritik der Religion soweit abgeschlossen. Und dann müsste jetzt sozusagen zur Praxis der Revolution kommen, um das wirkliche Jammertal als Wirklichkeit aufzuheben, umzustürzen. Und damit der Mensch nicht weiter ein erniedrigtes Wesen ist, während wenn das Jammertal bestehen bleibt und man nur darüber philosophiert, wie es etwa Feuerbach, und dann bleibt auch die Religion bestehen. Ja? Und die Religionskritik wird dann sozusagen, die bleibt dann immer bloß im Reich des eben der Philosophie hängen. So. Das ist die Marx, und das ist ja auch bis heute nicht erledigt, zum Beispiel von Jede Bohr, die Gesellschaft des Spektakels, was einige heute wieder lesen, das ist ja, hat es ja auch damit zu tun, dass Feuerbach überhaupt wieder stark gemacht wird, dass wieder ein feuerbachianischer Blick auf die Warenproduktion, die immer mit Bilderproduktion auch verbunden ist, was eben als das spektakuläre Warenproduktion bezeichnet wird, wird auch wieder Feuerbach sehr stark gemacht dagegen, in der Mitte der 60er Jahre etwa, ja. Oder jetzt wieder der Mangel, dass allenthalben Religionsformen florieren, wie du das auch andeutest, ne? Sozusagen die Privatreligionen, könnte man sagen, wieder kreiert werden, ja, ich habe halt mehrere Leben und da kann ich halt irgendwie mit meinem jetzigen Lohnarbeitsleben irgendwie souveräner umgehen, ist eine sehr verbreitete, also diese Reinkarnationslehren und alles Mögliche, das wird sich so zurechtgemacht, aber eine Kritik der Religion und der verschiedenen Weiterentwicklung von Religiosität und vor allem wie, und das war die Aufgabenstellung von dem jungen Marx bereits sehr richtig, wie in diesen Religionsformen, die sozusagen spontane Bewusstseinsformen im Jammertal der Ausbeutungsgesellschaft, wie da eben auch ein Protest gegen diese Ausbeutungsgesellschaft, gegen die Klassengesellschaft, gegen den modernen Kapitalismus auch drinsteckt. Das hat Marx vor allem interessiert bei Religionskritik. Das müsste man rausholen, sodass er das so dialektisch immer formuliert. Die Religion ist in einem, ja, der Ausdruck des wirklichen Elends und die Protestation gegen das wirkliche Elend. Und da hat er ja bewusst auch kokettiert oder gespielt mit dem Protestantismus, der sich als Protestation aufgefasst hat und hat sich auch noch explizit mal auf Luther und die Reformation quasi schon als ein Vorbild, als ein Vorläufer für die moderne Revolution gegen den Kapitalismus berufen damit. Und das ist ein völlig ungelöster Aufgabenstellung, wo ich denke, dass wir über so eine relativ seltene, aber aktuelle Kritik des Protestantismus von Feuerbach, was hier zugänglich ist, vielleicht mal diskutieren könnte und dann diese Fragen von daher aufrollen kann. Wäre mein Vorschlag.